Dialoge, Seite 79. Was die höchsten Würden, die wichtigsten staatlichen Stellen betrifft, muss man vorsorgen, dass sie Männern verliehen werden, deren Vorleben und Charakter zwischen ihnen und den anderen Menschen einen Abgrund zieht, von denen jeder im Falle eines Regierungswechsels Tod oder Verbannung zu gewärtigen hätte und daher gezwungen ist, das Bestehende bis zum letzten Atemzuge zu verteidigen.